Also, meine, du sagst doch schön. Den Chips hast du jetzt, Alter, ja? Ein Chips haben wir. Ich habe Thank you. Handy ist das warm. Die kleinen Kinder. Wie alt sind die? Oder Flippe. Das waren schöne Zeiten für uns. Weil wir unsere Klasse hatten, im fünften Schuljahr, einen sehr guten Stundenplan. Ja? Ja. Und was hatten wir auch? Eindeutig weniger G8-Stress. Meiner Meinung nach ist G8 der größte Schuss nach hinten, der größte Hintertritt in die Regierung selber. Sie wollten damit die Steuereinnahmen so schnell wie es geht erhöhen, aber weil der Nachschub ja nicht, das haben sie nicht länger als 5 Sekunden darüber nachgedacht, dann wären die auch darauf gekommen, dass dadurch kein Nachschub oder weniger Nachschub oder nicht mehr als davor kommt, weil Gymnasien in schlechten Ruf bekommen und weil möglicherweise es entstehen sowieso weniger Kinder als früher, daher gibt es weniger produktiven Nachschub für die Nachwelt und mit G8 wird auch die produktive Nachwelt, die jetzt schon am Gymnasium ist, eingeschränkt in der Entwicklung. Das bedeutet, es gibt nur einen kurzen temporären Schub, wie wenn man Drogen einnimmt, aber danach gibt es den Absturz. G8 ist also wie eine Droge für das Kultusministerium, bald kommt der Absturz. Das ist gut. Ja. Dann bist du eine Drogenhändlerin. Dann mit ich. Arbeitet. Guck an. Ja. Nein, die Lehrer sind ja nicht daran schuld, weil die Lehrkräfte. Ja, das betreiben sie aber. Das ist ja genauso wie die da an, oder? Ich meine, alle sind ja für G9, auch die Lehrkräfte. Die Schuld daran sind, sind die Finanzministerien, die Kultusministerien, ja, weiß man nicht, was ich sage. Und die, auch ein bisschen die Regierung, die geldnotgeile Regierung. Spannend wird doch das Jahr, wenn G8 ausläuft und dann mit G9, der erste Jahrgang sozusagen im 13. Schuljahr mehr macht, dann gibt es doch möglicherweise einen Jahrgang, in dem keiner Abitur macht, oder? Doch, tatsächlich. Das, habe ich nicht so gedacht. Aber nur die wenigsten wählen freiwillig G8. Das, genau das hätten die auch damals voraussehen können, aber haben die nicht. Aber es ist doch so, oder nicht? So wie es damals den doppelten Jahrgang gibt, gibt es doch dann einen Jahrgang, der nichts macht. Wenn die... Ja, ich mache das, ja. Also die 6er zum Beispiel wird nicht weiter werden, 7er aktivieren ist, oder der 5er würde anerkennen sein, ja? Ja? Ja. Aber es gibt ja immer Schulen, die noch weitermachen. Ja, ja. Und einige werden auch bei ihr 8 bleiben. Das ist, ist das denn die Entscheidung der Schulen? Ich dachte, das ist allgemein gilt. Nee, sollen die Entscheidung der Schulen bleiben. Okay. Verkehrt, wenn ich das dann irgendwas ist gelohnt zum Beispiel oder das kommt nicht damit zurecht, warum nicht? Oder so, das leben wir beide mit G8 oder G9. Ja. Das ist Tomaten, oder? Schmeckt dir auch eine Tomate gut? Ordnung oder? Außer manchmal nicht genau, wie die Tomaten so schmecken. Okay, ich kann mal ausprobieren. So Sachen wie, also wir könnten abstimmen, aber haben die auch zum Beispiel Titanic würde gehen oder ja, dieser Film auch oder also ich möchte mir mal die Vorschläge anhören von den Filmen, die dabei haben oder Ghetto-Veteran. Ghetto-Veteran ist ein Film von Kollega und der kostet auch nichts. Ja. Der die große Masse antrifft. Ja. Dann kostet das für die zwei ein bisschen. Also ich weiß von den drei, aber im Endeffekt wäre es egal. Also wenn wir das. Also ich wäre schöner, wenn die Klasse häufiger an einer Sache beteiligt ist und nicht immer irgendwo sich rumtreibt und man weiß nicht mehr. Ja, weil dazu geht man auch auf Klassenfahrt. Damit, ich meine, normalerweise hat man ja nur Schulaufgaben, aber ich habe ein bisschen Vertrauen in die Klasse verloren, nachdem das gestern passiert ist. Nämlich eine betroffene Person. Folgendes passiert, nämlich, ich habe auch keine Angst, dass die zuhören, aber es war so, dass. Ein bisschen lauter sprechen, damit man das auch. Also folgendes. Gestern ist es dazu gekommen, dass alle mich irgendwie weghaben wollten aus irgendeinem Grund, als einzige Person aus dem. Ja, aber mich. Mich wollten die weghaben, um irgendetwas zu besprechen. Ich weiß nicht, was ich. Julian hat zum Beispiel gesagt, deine DNA ist nicht dazu brauchbar, dass, dass wir in diesem Zimmer, wegen deiner DNA hast du keine Aufenthaltsgenehmigung. Ich dachte, ich lasse dir erstmal in Ruhe. Irgendwo habe ich noch sogar gehört, wie die meinen Namen sagen, aber ich war schon sehr besorgt, dass die irgendetwas planen, was mit mir zu tun hat. Deshalb habe ich ja auch, bin ich ja auch nicht in dem Sinne eingeschlafen. Und als ich dann doch versucht habe, da habe ich auch 5 bis 10 Minuten lang durchgehalten. In dem Zimmer, da haben die immer, gegen 5 Personen müsste ich, oder 6, gegen 6 Personen gleichzeitig müsste ich debattieren. Die alle 6 wollten mich weghaben. Ich habe 5 Minuten durchgehalten. Dann dachte ich, was soll's, wir kommen sowieso nirgendwo mal hin, wenn das immer, immer so weitergeht. Dann bin ich rausgegangen. Und, ich habe in dem Zimmer von der Pause geschlafen. Nachdem alle, ich meine, ich war die einzige Person, die nicht zuhören durfte. Dann haben die so getan, als ob Martin nicht zuhören darf. Die haben auch sehr schlecht schaugespielert. Dass Martin, die haben Martin auch ausgeworfen, das haben die jetzt schaugespielert, aber davor durfte Martin zuhören. Und ich als einziger nicht. Also so eine ähnliche Situation wie im 5. Schuljahr bei WWOP. Nur eben, dass ich der einzige war und nicht 4 Personen gleichzeitig. Und also damals waren ja noch Marc, Finn und Vitali in unserer Klasse. Aber diesmal, ich frage mich, ob die davon betroffen werden, wenn sie heute noch in der Klasse werden. Aber dann wollte ich mich raushaben und 5 Minuten lang habe ich dann eine Debatte geführt, ob ich drin sein darf oder nicht. Danach dachte ich, sowieso kommen wir dann für mich. Die haben mich sogar für so wild verkauft, dass sie sagen können, die werden auch immer mit dem Funkgerät, und du kannst es durch den Funkgerät lauschen im anderen Zimmer. Dann habe ich doch denen gesagt, aber ihr werdet natürlich nicht das Funkgerät, die Taste gedrückt halten, damit wir auch mit kommunizieren können. Also die haben mich für so dumm verkauft. Die haben außerdem gesagt, wir sind eine Gang mit 4 Mitgliedern und wir besprechen irgendwas, wobei du nicht zuhören darfst. Dachte ich, warum dürfen dann, ich meine, da sagte ich, warum dürfen dann alle anderen zuhören? Dann sagten die, dürfen nicht zuhören. Dann haben die sich gegenseitig abgesprochen, Ausreden synchronisiert, um irgendwie zu planen, damit ich nicht zuhören darf. Und letztendlich, die haben es, nach 5 Minuten haben die, ich habe noch mit danach, im Nachhinein mit denen geredet, herauszufinden, was für Ausreden die haben. Die haben gesagt, es gibt Sachen, die sind geheim, die möchte man nicht, dass es jeder weiß. Aber da dachte ich, das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, ich bin von der gesamten Klasse der Einzige, dem es ausdrücklich verboten wurde, das zu hören. Also ich meine, jeder andere, der da reingegangen ist, dem wurde es nicht verboten. Ich habe auch Martin wieder zurück in den Raum geschickt, um zu testen, ob er reingelassen wird. Und tatsächlich wurde er reingelassen und dann 5 Sekunden später rausgeworfen. Das ist genau die Reaktion gewesen. Mir hatten die überhaupt nicht die Tür geöffnet. Martin wurde zuerst reingelassen, in 5 Sekunden haben die was geflüstert. Natürlich war es, bitte tut so, als ob ich nicht hier drin sein darf. Kann man in 5 Sekunden sagen. Und dann haben die gesagt, richtig schlecht schaugespielert. Oh, bitte geh raus, oh, bitte geh raus. Man hat gehört, dass er schaugespielert war. Und dann haben die mich, dann bin ich wieder zurück zur Tür gegangen. Angesagt, lass mich rein. Und dann, haben wir nicht geöffnet. Habe ich noch härter gegen die Tür geschlagen, wir haben sie noch immer nicht geöffnet. Dann habe ich Fabian reingeschickt, den haben die auch reingelassen und nach 5 Sekunden wieder rausgeworfen. Oder nach 10 Sekunden. Und das deutet alles darauf hin, dass wir irgendetwas gegen mich geplant haben. Und dann gab es noch, ich bin jetzt, eigentlich wäre ich ja so ein Ehrenmann und hätte das nicht gesagt, aber ich werde jetzt eigentlich los. Draußen um 2 Uhr haben sich noch einige draußen auf dem Hof umgetrieben. Tut jetzt nicht so, als ob ich das erzählt hätte, weil auf der letzten Klassenfahrt, da habe ich erzählt, was für ein Chaos, dass die sich mit dem Besen bekämpft haben, habe ich dann den Lehrern gepetzt, weil ich 2 Stunden lang muss ich das durchhalten. Und auch mich haben die einmal aus Spaß mit dem Besen geschlagen letztes Jahr. Und dann dachte ich, ich petze das jetzt einfach mal, um den einen Gegenschlag in die Fresse zu geben. Und dann galt ich natürlich wieder als Petze, war mir egal, aber ich dachte mir einfach nur, nachdem die mich 2 Stunden lang auspeitschen, das war auch weit nach Mitternacht, dann dachte ich, es wird Zeit, das loszuwerden. Da war auch Herr Stein kurz davor, alle Smartphones abzuziehen, aber dann, das war Frau Bauers Idee übrigens, oder jetzt heißt sie ja Frau Brömel, und dann habe ich aber gesagt, bitte zieht die Smartphones nicht ab, das provoziert die noch mehr. Haben die dann nicht gemacht, aber Es gab keine Konsequenzen für die, trotzdem galt ich dann für zwei Wochen als Fetzen der Klasse. Um ehrlich zu sein, sogar die Fünftklässler sind reifer als die. Ich meine, nur wenn die alleine sind, kann man normal mit ihnen reden. Aber wenn die in einer Gruppe sind, dann reden die irgendetwas, was viel Chinesisch klingt, aber man kann es nicht verstehen. Weil manchmal in Flash Royale vielleicht, keine Ahnung, aber die reden irgendetwas, was man nicht verstehen kann und kichern da auch ohne Grund. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist, aber das, was die permanent sagen. Und die Fünftklässler, mit denen kann man besser reden als meine eigene Fünftklässler, also die da oben sind. Mit den Fünftklässlern kann man besser reden. Die haben scheinbar mehr Geister gereift. Kann auch was mit der Pubertät zu tun haben. Das war schon seit 2 Jahren so. Naja, vor 2 Jahren waren die noch einigermaßen in Ordnung, aber seit dem letzten Jahr hat sich eigentlich kaum was daran geändert. Als ob man die bestochen, das heißt, mit Geld dafür bezahlt hätte, dass sie sich so verhalten. So, wie Roboter, die darauf programmiert wurden, sich so zu verhalten. Das ist auch kein Problem, können die ruhig so reden, aber sind geistig schon mal nicht so sehr ausgereift. Wie geht das jetzt weiter? Du hast dich mit dem unterhalten und der hat dir ein bisschen ausgesprochen. Ja. Und dann? Wann denn? Du hast dich mit dem unterhalten heute? Ja, ich weiß nichts darüber. Die haben nur gesagt, es gibt geheime Sachen, die dich nichts angehen. Und dann haben die noch in die dreiste Trickkiste reingegriffen. Nämlich, die waren kurz davor, Sachen zu machen, die eigentlich gar nicht vorhatten. Ähnlich wie ein, wie heißt es nochmal, wie ein, das gleiche Wort für Gloria, wie heißt es nochmal? Nicht der Judge, sondern der Lawyer. Wie ist der, jetzt nochmal auf Deutsch? Der Richter? Ne, der andere. Staatsanwalt, genau. Die haben wie ein Staatsanwalt in die Trickkiste, in die dreiste Trickkiste reingegriffen. Der Julia hat jetzt, Julia hat gesagt, ich ziehe mich um, deshalb musst du rausgehen. Da habe ich auch gesagt, Leon und Juan müssen dann aber auch raus und Martin. Da habe ich gesagt, aber denen erlaube ich das. Den erlaube ich, ihr dabei zuzuschauen. Die wollten einfach nur, das ist ein Trick, damit mein Schuldbewusstsein wecken, aber ich habe das natürlich durchschaut, dass das sagen. Wie bitte? Dass ich eigentlich, also um mich noch mehr glauben zu lassen, dass ich hier eigentlich gar nicht sein sollte. Und aber das Problem ist, ich meine, wenn die etwas machen möchte, hatte sie nicht vor, sondern nur damit ich rausgehe, dann sollte sie woanders hingehen. Sie hat gesagt, sie wollte sich umziehen, dann sollte sie woanders hingehen, weil wenn sie nicht möchte, dass ich zuschaue, wäre im theoretischen Fall so, natürlich wollte ich nämlich in Wirklichkeit rausbekommen, aber in welchem Leben wäre das so, dann bleib ich, wo ich bin, wenn du was machen willst, dann geh du woanders hin, damit du das dort machen kannst, falls ich zuschauen soll. Aber die wollten nur, dass ich rausgehe. Ich habe dann gesagt, ich kann mich auch gerne an die Wand stellen und oder hinter dem Schrank, damit ich das nicht sehe. Dann haben die gesagt, nee, das wollen wir trotzdem. Einfach ohne Grund. Das letzte Argument, der Argumentlosen, auch Thomas Kerstan, der G8-Propaganda-Verbreiter, ist immer, ja toll, na und? Das ist immer das letzte Argument, was sie noch übrig haben. Aber habt ihr es denn heute ein bisschen ausgesprochen? Heute war das kein Thema mehr. Die haben draußen auch irgendwas geredet. Heute war wieder ein ganz kleiner Fall, aber das war nicht wichtig. Nämlich, Barker hat draußen am Fenster geschaut und hat dann gesagt, die haben 100 Gramm. 100 Gramm. klang so wie Drogendealer, ich weiß nicht, was es hinter sich hat, aber die haben 100 Gramm, die haben auf dem Fenster rausgeschaut, da haben die rumgeschrien, 100 Gramm, 100 Gramm. Da habe ich gefragt, welche 100 Gramm? Da hat Leon gesagt, zu mir 100 Gramm Papier. Dann habe ich gesagt, warum dann diese Aufregung? Das ist doch nichts Besonderes. Dann hat Leon gesagt, weiß ich nicht. Und als ich im Zimmer war, Martin wusste das auch nicht, Martin hat Leon gefragt, worum geht es in diesen 100 Gramm? Was sie dann gesagt haben, was sie leise habe ich nicht verstanden. Da hat Martin gesagt, Achtung, es könnte sein, dass Armin wieder ausgeschlossen wird oder sowas. Das heißt, ich weiß nicht, was diese 100 Gramm waren, aber bestimmt auch irgendeine Kleinigkeit, die ich nicht erfahren sollte. Denn Papier ist ja das Erste, was jemand vielleicht einfällt, wenn man fragt, wovon 100 Gramm. Wenn man nichts anderes weiß. Ich gucke, wie das heute Abend läuft. Mir ist schon wichtig, dass ihr euch alle gut verhaltet, dass ihr nicht laut werdet, euch benehmt. Und dann hoffe ich mal, dass das ist ja auch Teil der Kosten war, dass man so ein bisschen merkt, dass ihr da mal richtig auf beiden Seiten. Denn es sind ja mehrere Leute auf einem Zimmer, das ist auch ungewöhnlich, das ist ja nicht so. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, mal zu lernen, wie das ist, mit mehreren Leuten auf einem Zimmer zu machen. Das kann ich immer wieder vorstellen. Wir haben uns ja gestern Sorgen gemacht, dass das mal weg war. Das geht natürlich nicht, denn wir müssen auch nicht, da haben wir es wirklich Sorgen gemacht. Ich wollte irgendwann einen Platz suchen, wo ich schlafen kann. Wo ich einigermaßen sicher bin. Ich hätte eigentlich auch mal an irgendwelchen Räumen zu klopfen, um zu fragen, ob ich da rein darf. Dann haben mich meine Eltern kontaktiert und dann habe ich mit denen Nachrichten ausgetauscht. Meinst du, es klappt heute Abend oder wird das schwierig? Ja, ich würde auch diesmal möglicherweise schlafen in ihrem Zimmer, aber meine Sachen, mit denen ist ja beim letzten Mal nichts passiert, wahrscheinlich werde ich es da noch immer drin lassen. Ich werde wahrscheinlich wieder in dem Zimmer. Ja, das ist ein ungewöhnlicher Fall, sag ich mal so, dass ich das mache. Wir haben geguckt, ob wir heute ein anderes Zimmer bekommen. Das gibt es ja nicht so lange, es gibt keinen anderen leeren Raum. Ich habe das letzte Nacht angeboten, weil ich denke, das war auf jeden Fall für den Moment auch ganz gut, dass der mit Druck genommen wird. Und wir waren ja sehr aufgeregt, alle miteinander. Ich denke, als Notlösung ist das die einzige Art, aber auf Dauer ist es nicht schwierig. Denn in meiner Klassenfahrt, das kann auch lernen, in einer Gruppe mit mehreren Leuten auszukommen. Ohne dass ich sage, der ist schuld, der ist unschuldig. Es geht nur darum, dass die Gruppe insgesamt dann. Ja. So ist es auch nicht gedacht. Auf jeden Fall. Ich werde es mal hoffen, dass ihr das Video nachher bekommt. Ich werde auch mit anderen sprechen. Und das hat ja auch die sinnvolle Lösung. Wir haben auch irgendwann gesagt, dass Katharina und Barca im Bus Geschlechtsverkehr hatten. Dass Katharina und Barca sich hinter einem Bus versteckt hätten und dort Geschlechtsverkehr hatten. Ich meine, es ist ungewöhnlich, dass sie aus dem Fenster rausschauen und dann versuchen, irgendwie miteinander zu kommunizieren. Warum muss ich ja draußen machen, die ersten? Einige waren, ich glaube, Fabian und Barca waren draußen und Katharina war auch draußen. Um 2 Uhr. Ich kaufe dir den Tasten für 5 Euro da oben. Das ist ja auch so ein blauer, der rot, da gibst du was. Ja. Ich werde kein Auge zumachen. Ja, ich würde da halt mal gucken. Ich hoffe mal, dass ein Glas mit einem harmonischen Bier. Da hätte man gleich mal das Gefühl und den anderen Jungs auf dem Weg, dass es für heute Nacht noch. Ich bin danach, wenn nur die Zimmer räumen müssen. Also in diesem Plan ist es um 9:30 Uhr. Also ganz einfach, damit die Sachen gepackt haben, muss ich nicht. Ja. Ich sag doch vorher, dass da nur eine 50 gibt, oder? Ja. Damit ich jetzt gerne morgen um 8:30 Uhr umgehen. Kommen die aus Russland? Ich weiß nicht, ob die aus Russland kommen. Ich glaube nicht, das ist die deutsche Schule. Ja, ich glaube schon. Okay. Vielleicht haben die auch enorm viel mehrfache Gehälter. Weil ich auch mal von dir Alle bunte, und ich kaufe sie unterwegs. Nachher dann. Vielen Dank. Vielen Dank.